Ich sage, wenn Sie Freiheit, das ist, wie soll man sagen, allerdings muss man sagen, das ist richtig, ne? Freiheit, das geht natürlich im Grunde, wenn man sie aufrechterhalten will, nur mit billiger Arbeitskraft. Okay? Das ist ganz klar. Ohne billige Arbeitskraft keine Freiheit. Ne? Das sieht man ja, schauen Sie, die alten Ägypter, ne? Also ohne Sklaven keine Pyramiden. Okay? Ja sicher, wer baut denn ja heute noch eine Pyramide? Ne? Ne? Wenn Sie, und ich sage so, die Römer waren ja das, die haben ja diese Freiheitsidee überhaupt gehabt, die waren ja nicht blöd. Okay? Aber das war für die Leute auch schwer. Okay? Die mussten ja mühselig sich so Sklaven hinterm Busch rausziehen. Ne? Das war nicht einfach für die. Okay? Ganze Sklavenkriege haben sie führen müssen, was das kostet. Okay? Bloß wir haben heute den Vorteil, zu uns kämen es freiwillig. Ne? Verstehen Sie? Ich sag so, wissen Sie, Freiheit, ganz klar, frei. Ja. Hey, wenn ein Deutscher heute frei ist, dass er in Pension geht, dass er nicht mehr, ne, nach dem Brot gehen muss, weil er seine Pension hat, dann sage ich allerdings, ne, weil er, was macht der Deutsche? Dann will er auswandern, dann will er runter in den Süden, will ein Haus am Mittelmeer oder sowas. Ne? Sage ich sicher, klar. Hey, aber wenn er das will, wenn wir Deutsche das wollen, geht es nur mit billiger Arbeitskraft. Hey? Weil mit Deutschen geht es nicht. Hey, welcher Deutsche kann sich denn heute noch einen Deutschen leisten? Sehen Sie? Hey? Nein, nein, ich sage, wenn Sie... Ich sage, wissen Sie, der Asiate zum Beispiel, der Asiate ist, sagen wir mal, der hat die Freiheit nicht erfunden, aber er ist liberal. Die Asiaten sind liberal, hey, im Gegensatz zum Deutschen. Hey, wo kann denn bitte heute ein Kind, wenn es will, am Tag noch 12 Stunden arbeiten? Ne? Ja, doch nicht mehr bei uns, verstehen Sie? Und der Deutsche, ich weiß nicht, was mit dem Deutschen los ist, der Deutsche ist nicht mehr der Deutsche, der er war. Hey, Moment einmal, das ist er nicht mehr. Hey, der Deutsche, schauen Sie, bis zum 30. Lebensjahr kugelt er auf der Schule herum. Hey, wenn er dann noch Zeit hat, dann arbeitet er noch 10 Jahre vielleicht und dann hat er schon einen Herzinfarkt. Ja, wissen Sie... Ich kann nur sagen, so geht's nicht. Ich sage, wissen Sie, schön leben, okay? Dolce Vita, bitte nichts dagegen, wenn der Deutsche, ne, im Swimmingpool und wie die Römer, ne, Massagen und. Wenn Sie, hey, dann sage ich, ja, aber bitte, dann sagen wir bitte auch Omega. Okay? Dann sage ich, lasst es rein, macht die Schleusen auf, da, für die Hottentotten da und für die Tamilen. Ne, wie heißen sie alle, die Schlitzaugerten, ne? Rumänen, Albaner, ja, Zigeuner nicht, Leute, die arbeiten wollen. Ne? Hey, wenn Sie, ich sag so, weiß nicht, wie Sie drüber denken, aber wenn ich heute in Deutschland, wohlgemerkt, hey, historisch die einmalige Chance habe, dass ich hier in diesem Land einen russischen Professor, einen echten Professor, hey, mit allen Zeugnissen, allen Pipapo, bekomme. Für einen Stundenlohn von, sagen wir mal, 20. Ne? Was sagen Sie, einmal 10? Der ist gut. Einmal 10 haben Sie gesagt. Na, der weiß genau, der kennt Marktwirtschaft. Ne? Der weiß, auf einen Russen kriegt er heute schon einen Rabatt. Okay? Nein, versteht? Ja. Ich sage nur, wenn ich heute einen russischen Professor kriege, der mir für einmal 10 in der Stunde meinem Sohn in Mathematik Nachhilfeunterricht gibt, ne? Weil mir meinen Garten umgräbt und Kompost umgräbt, ne? Weil mein Auto wäscht und Haus streicht, ja, was will ich noch mehr für einmal 10? Okay? Will ich noch mehr? Ja, ich nicht. Okay? Bin ich zufrieden. Aber wissen Sie, wie gesagt, also Deutschland, die Situation hat sich vollkommen geändert. Das ist nicht mehr so wie früher. Okay? In Deutschland von Freiheit zu reden, es tut mir leid. Okay? Von Freiheit ist da nicht mehr viel drin. Das ist doch eine Farce. Okay? Sie können doch in dem Land, ersticken Sie doch von lauter Bürokratie, lauter die Normen, lauter Administration. Na, Sie können doch nichts mehr machen. Ich gebe Ihnen schon ein Beispiel. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. Sie haben einen Hund, ja? Einen deutschen Schäferhund, der gehört Ihnen, ja? Der macht Ihnen auf Ihren Perserteppich eine Lacke drauf. Ne? Sie reagieren prompt nicht mehr und geben Sie einem einen Bumm. Ne? Ja, ganz normaler Reflex. Was ist dann in Deutschland? Sofort hat der Tierschützer. Okay? Organisierte Tierschützer, Scharen von Tierschützern sind da. Dieses Land besteht nur noch aus Tierschützern. Okay? Für die ist ja heute ein Silberfisch auch schon ein Haustier. Und wenn sie dann auch noch einen Sklaven hätten, gell, haben sie wieder die Tierschützer am Hals. Gell, obwohl das Tier einen Scheißdreck angeht. Gell, weil meines Erachtens ist ein Sklave immer noch ein Mensch, da brauche ich keinen Tierschutz. Gell? Nein, bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, das wäre eine Irritation. Ich bin keineswegs für Sklaverei. Gell? Gegenteil, ne? Ich bin da eher dagegen. Ne? Na, wenn ich einen Sklaven hätte, wenn man einen Sklaven besitzt, dann gehört er einem doch. Ne? Da kommen die anderen mit ihren blöden Sprüchen daher, von wegen Eigentum verpflichtet. Ne? Da können sie mit dem Sklaven alle 14 Tage zum TÜV laufen und so weiter. Okay? Nein, ich sage so, wissen Sie, wenn heute in Deutschland einer was gelernt hat, ein ordentliches Studium hinter sich und sagt, jawohl, ich mache einen Sklaven, verstehen Sie? Dann sage ich, jawohl, aber mit freiem Risiko, Unternehmer, okay? Nichts angestellt. Okay? Der soll sich seine Pflegeversicherung selber zahlen, da sollen sie halt eine, wie sagt man, Sklavenersatzkasse aufmachen. Okay? Wenn Sie das Beste, was man einem Menschen antun kann, das ist meines Erachtens, dass man ihm eine Arbeit gibt. Und eine Arbeit, die gebe ich ihm. Und wenn er schlau ist, nimmt er sie. Weil eine Arbeit, das macht ihn frei. Okay? So, Mister. We make the deal. Okay. You are getting $5,000, uh-huh. And I am getting your kidney. Okay. Okay. Schauen Sie, dieser Mann hat jetzt die einmalige Chance. Okay. Der kriegt jetzt für nur eine Niere $5,000. Sind Sie mir nicht besser? Das ist doch ein fairer Deal.